Dornholz ist unser Land und trocken sind seine Reviere. Die Gräser, sie sind von der Sonne verbrannt und scheu sind im Busche die Tiere. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest. Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest. Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Unsere Liebe ist teuer bezahlt, trotz allem, wir lassen dich nicht. Und all unsere Sorgen sind überstrahlt von der Sonne hell glänzendem Licht. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest. Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest. Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Du einmal in unser Land und hast seine Weiten gesehen. Und hat unsere Sonne ins Herz dir gebrannt, dann kannst du nie wieder von hier gehen. Und sollte man dich fragen, was hält dich denn hier fest? Ja, fest. Du könntest nur sagen, ich liebe Südwest. Und sollte man dich fragen, was hält dich denn hier fest? Ja, fest. Du könntest nur sagen, ich liebe Südwest.